Guten Abend bei Sachzwang FM, dem ideologischen Staubsauger. Heute haben wir ein interessantes Thema: Rauschgift, Wellness, Volksgesundheit. Ihr ahnt, wohin die Reise geht. Zunächst haben wir einen Artikel aus einem Buch von Ada Frankiewicz. Bekenntnisse einer nicht rauchenden Tabakabhängigen. So heißt das Buch, ist 2002 im Duchamp Verlag erschienen und wir hören das Kapitel Sicher, sauber, gesund. Der Fundamentalismus des Gesundheitskartells. Das wird ungefähr eine halbe Stunde dauern. Danach ein Beitrag von Felix Jordan. Er war als Psychologe in der Drogenhilfe tätig und sein Beitrag heißt Dunkle Geschäfte in der Drogenhölle. Zur Kampagne im Berliner Weinbergspark, zum Feindbild Dealer und dazu, was diese Paranoia mit dem Zwang zum Selbstzwang zu tun hat. Als drittes ein Beitrag von Nicole Krumdiek, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Bremen und Vorstandsmitglied des Vereins für Drogenpolitik mit dem Titel Für die Volksgesundheit – zur Entwicklung und den Folgen der Drogenkriminalisierung am Beispiel von Cannabis. Anfang der 30er Jahre schrieb Marie-Louise Fleißner ihren Roman vom Rauchen, Sporteln, Lieben und Verkaufen. Eine detailreiche Beschreibung der zum Faschismus hinstrebenden Kleinbürgerinnen und Kleinbürger. Sie stellt dabei die soziale Kälte und Abgestumpftheit, die Rohheit mit der Disziplin und Abhärtung des nach leistungsstrebenden Sports in Zusammenhang. Und sie zeigt die Rituale des Sports als Einübung in die faschistische Massengesellschaft. Demgegenüber stehen das Wahrnehmen der Schrecken durch die weibliche Hauptfigur, der Versuch der Liebe und das Rauchen. Ein Rauchen, das sozial zunehmend stigmatisiert wurde. Gerade für Frauen war es zu dieser Zeit eine Geste des Mondänen, eine Anknüpfung an die liberale Öffentlichkeit der Weimarer Zeit. Aber nicht nur dieser liberale Gestus des Rauchens störte die nationalsozialistischen Kleinbürgerinnen und Kleinbürger. Für den Faschismus war die Volksgesundheit gleich der Wehrtauglichkeit. Rauchen war damit ein Akt, mit dem sich Menschen ihrer vollen Hingabe an ihre Aufgabe entzogen. Hier gab es eine vollständige Übereinstimmung zwischen Sportlerinnen, Sportlern und Faschistinnen und Faschisten. Beide sahen die Menschen primär unter funktionalen Gesichtspunkten. Schon vor dem Nationalsozialismus wurden die ersten Studien über Rauchen und Krebs von dem Dresdner Arzt und Sozialdemokraten Franz Likind und anderen erstellt. Aber die nationalsozialistische Gesundheitspolitik startete die ersten Kampagnen gegen das Rauchen. Bei der Luftwaffe, der Post und vielen Ämtern wurde das Rauchen 1938 verboten. Auch die Zigarettenwerbung wurde mit Einschränkungen belegt. Es war vermutlich auch Franz Lickind, der in den 30er Jahren den Begriff des Passivrauchens erfand. Es ist nicht so sehr der faschistische Gruppenzwang, der von der modernen Anti-Rauch-Fraktion übernommen wurde. Es ist das funktionale Verständnis der Menschen, eng verknüpft mit einer Vorstellung von Sauberkeit, Geradlinigkeit und Ordnung, das sich bis hinein in die Internetgeneration erhalten hat. Modernen Anti-Raucherinnen und Anti-Rauchern geht es denn wohl auch eher darum, ihr Bodystyling zu erhalten, ihre schönen weißen Zähne und ihre straffe Haut, als um ihre Werttauglichkeit. Die Bewertung der Menschen nach quantitativen Normen führt aber auch hier zur Ausgrenzung alles Abweichenden als unwertem Leben, das möglichst vorzeitig pränatal abzutreiben ist. Das Rauchen hält mit der Akzeptanz der Vergänglichkeit des eigenen Leibes und des Lebens diesen postfaschistischen Idealen den Spiegel vor. Mussten im Faschismus die Körpernormen und Sauberkeitsideale noch von außen aufgezwungen werden, von der Gemeinschaft, vom Verein, liegt heute eine wesentlich größere Gefahr in unserer Selbstdisziplinierung. Der Gesundheitsfetischismus der Moderne setzt vielmehr auf den analen Zwangscharakter, der nichts hergeben kann, alles bei sich behalten will. Der Gesundheitsfetischismus betrifft damit insbesondere auch die Modernen und Schicken, für die die Gesundheit Investitionsgut ist, Körperkapital, das bei Zeiten in Wert zu setzen ist, aber nicht vorab und gar umsonst. Geraucht wird, zumindest im Erwachsenenalter, höchstens an Orten, wo dies in ist. Raucherinnen und Raucher, die rauchen, wenn sie Lust haben, passen nicht in diese Welt, sondern nur draußen vor die Tür. Sie vernachlässigen ihr Gesundheitskapital. Das ist fast so schlimm, wie die Ersparnisse im Sparstrumpf unter dem Kopfkissen zu deponieren. Denn das kleine Glück einer Zigarette lässt sich nicht in Quantitäten von Geld- oder Blutdruckwerten ausdrücken. Es ist in diesem Taumel instrumenteller Vernunft irreal geworden. Für die modernen Sicher- und Gesundbürger und Bürgerinnen ist Verausgabung ohne gesicherten Gewinn ein Fremdwort. Sie wissen nicht mehr, dass Leben sich zu verschleudern bedeutet. Insofern setzen auch die meisten Programme gegen das Rauchen auf eine Mischung aus Zwang und Nachsozialisation der Raucherinnen und Raucher, um sie zum Glück des Nichtrauchens zu bekehren. Den Raucherinnen und Rauchern soll vor allem erst einmal ein schlechtes Gewissen gemacht werden, weil sie nicht brav ihre Gesundheit zum Höchstwert und zum Besten der Produktivität und des Standortes zum Markte tragen, sondern sie einfach in die Luft blasen. Das aber widerspricht allen Normen des postmodernen Kleinbürgertums. Gesundheit wird in der Moderne wie Geld zum Fetisch, zum Zweck an sich. Neben die Geldgier tritt die panische Angst vor allen möglichen Gesundheitsbelastungen und die Raffgier findet ihre Parallele im Körperkult und im probiotischen Jogger. In Ergänzung zu den Ideologien von Sauberkeit, Sicherheit und Ordnung tritt die Gesundheitswahrung und das Ganzkörperstyling des Kleinbürgers und der Kleinbürgerin. Seine bzw. ihre Angst vor der Krankheit, vor dem Dreck, der Unordnung, ist vor allem die Angst vor dem Leben, das über ihn bzw. sie hereinbrechen könnte. Haben Sie sich doch frühzeitig in Ihrer Start-up-Firma, seiner Wohnung oder Ihrem gemeinsamen Reihenhaus sicher beerdigt, gerade um dies zu verhindern. Raucherinnen und Raucher verbrennen in Ihren Augen ihre Gesundheit auf offener Straße. Sie sind damit ähnlich suspekt wie Menschen, die Geld verschenken, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten. So jemand ist verrückt oder krank, zumindest wenn er ein bestimmtes jugendliches Alter überschritten hat. Und sie würden ihn vermutlich am liebsten in die Anstalt einweisen, internieren. Da dies heute aber nicht mehr möglich ist, ist es das erste Ziel der Antiraucherinnen und Antiraucher, das Rauchen aus der Öffentlichkeit zu verbannen. Sollen sie doch wie die Schwulen hinter verschlossenen Türen ihrem Bedürfnis nachgehen. Denn Raucherinnen und Raucher sind verrückt. Wahrscheinlich rasieren sie sich auch nicht ihre Körperbehaarung und treiben vielleicht auch keinen Sport. Peter Brückner schrieb in den 70er Jahren von der Mehrheit als Sekte, die sich als Gruppe nicht unwesentlich über ihre Bedrohungsängste konstituiert. Für die Antiraucherinnen und Antiraucher bilden die Raucherinnen und Raucher ein so einfaches Feindbild, über das sie sich über Generationen, aber auch politische Differenzen hinweg einfach verständigen können. So ist denn auch zwischen dem »Zurück zur Natur« ökologisch angehauchter älterer Kleinbürgerinnen und Kleinbürger und dem Ideal eines sauberen und natürlich nie nach Rauch stinkenden durchgestylten Kunstkörpers einer jüngeren Generation nur eine scheinbare Differenz. Der hier leicht aufgestellte Widerspruch zwischen dem natürlichen, naturnahen, gesunden und dem Leben als Kunstprodukt der Schminke, Maske und lebensfeindlicher Technik stellt zwei falsche und auch nur scheinbare Alternativen gegeneinander. Das Problem liegt nicht in der Künstlichkeit menschlicher Lebensweisen. Die Menschen als gesellschaftliche Wesen sind natürlicherweise immer schon mehr als Natur. Die Menschen und das Leben sind gesellschaftlich und leiblich. Die größten Verbrechen wurden gerade häufig unter dem Slogan einer neuen Natürlichkeit begangen. Der Nationalsozialismus ist dafür nur ein Beispiel. Aber auch die schönen Kunstkörper finden wir bereits in der Ästhetik der Olympischen Spiele von 1936. Denn es ist die disziplinierte Natur, die angebetet wird. Und diese disziplinierte Natur wird heute wohl nirgends mehr als von denjenigen abgefeiert, die sich selbst als Leistungsträgerinnen und Leistungsträger einer neuen Generation verstehen. Die Zigarette und rasselnder Atem passen nicht in dieses Bild funktionierender Körperroboter. Wir sollten uns weder durch die künstlichen Zwänge dieser Gesellschaftsordnung noch durch irgendwelche als naturhaft bezeichneten Notwendigkeiten einschüchtern lassen. Dem Leben widersprechen sie beide. Und häufig fallen sie gerade im Ausschluss der menschlichen Lüste, des leiblichen menschlichen Genusses in eins. So werden Raucherinnen und Raucher gleichzeitig als dreckig, tierhaft, triebhaft und als unnatürlich bezeichnet. Ein offensichtlicher Widerspruch. Für die disziplinatorischen Zwangscharaktere des Anti-Raucher-Spektrums und der neuen Ordnung ist Natürlichkeit identisch mit Ordnung, mit der Ideologie des Menschenparks, mit dem sonntäglich gemähten Rasen ihres Reihenhausvorgartens bzw. ihres Kunstobjektkörpers. So gerät das Natürliche als natürliche Ordnung sogar in Widerspruch zur Natur, die als schwitzende, stinkende und überquellende, als Rausch und als Droge zur Unnatur umdefiniert wird. Ein lebender Organismus riecht, stinkt und schwitzt aber. Und als Menschen haben sie Lüste und sogenannte Laster. Vielleicht isst sie oder er gerne zu viel oder raucht, treibt unnatürlichen Sex oder schläft einfach viel zu lange. Das Unnatürliche ist die Natur der Menschen. Die Ideologie des Menschenparks ist eine zutiefst uns Menschen die Unberechenbarkeit des Lebens, des Genusses, des Rausches, des Rauchens verachtende Ideologie. Ihren Höhepunkt findet diese Ideologie wohl in den Konzentrationslagern des Nationalsozialismus und den Zielen der modernen Genetik. Die Anti-Raucher-Diskurse sind für diese Ideologie nur ein bequemes Transportmittel. Treten wir diesen selbsternannten Gärtnerinnen und Gärtnern im Menschenpark entschlossen entgegen, denn die Gärtnerin ist immer die Mörderin. Sogenannte ganzheitliche Ansätze führen in dieselbe menschenfeindliche Sackgasse dumpfer Naturordnungen. Die ganzheitlichen Ansätze beinhalten sogar das Risiko eines noch totalitäreren Zugriffs der Medizin auf alle Lebensbereiche. Gerade sie reduzieren die Menschen häufig auf das Ideal eines keimfreien, abwaschbaren Roboters, der sich nach zweckrationalen Kriterien optimieren lassen soll, nur noch umfassender. In der Ökologiebewegung dachten und denken viele in den Kategorien rein instrumenteller Vernunft. Da wird alles ausgegrenzt, was diese Waldorf-Idylle eines totalen Friedens stört. Die Menschen lassen sich aber nicht auf instrumentell-funktionales Handeln reduzieren. Und wenn in einem alternativen Tagungshaus, in einem Raum mit offenem Kamin, das Rauchen mit der Begründung verboten wird, das würde hinterher so riechen und dann eine ganze Hassflut über Raucherinnen und Raucher ungefragt ausgegossen wird, dann sollten wir uns vielleicht an einen anderen Satz Peter Brückners erinnern. Dass angesichts der geschichtlichen Lage und der Entstellung oder Verkehrung unserer zwischenmenschlichen Beziehungen der Friede nur als Unversöhnlicher über uns kommen kann, dass er den Frieden der Unterdrückung als Kirchhofsruhe unfriedlich aufkündigen muss. Es ist wichtig, sich immer wieder und überall gegen die Zumutungen bürgerlicher Zwangsmoral zur Wehr zu setzen. Der Zusammenhang der Ordnungsideologen zeigt sich heute unbefangen in der Werbung. Hier laufen denn auch die zutiefst faschistoide Ästhetik einer Leni Riefenstahl, die Feier der Leistungsfähigkeit eines Körperkults faschistischer Übermenschen und die Forderungen nach gesunder Ernährung, ökologischer Ganzheitlichkeit und die Fitnessideologie in eins. Hier eint sich in der Reklame für Leitprodukte und NLP-Kurse, was zusammenzudenken ist. Raucherinnen und Raucher stören in diesem Bild, zumindest wenn sie rauchen, weil sie Lust dazu haben und nicht um einen guten Eindruck wie in der Zigarettenreklame zu hinterlassen. Den neuen Puritanern und Puritanerinnen geht es nicht ums Glück ihrer Mitmenschen, sondern um Kontrolle. In einer patriarchalen Gesellschaft heißt dies natürlich insbesondere die Kontrolle junger Frauen. Im Extrem zeigt sich dieser Kontrollaspekt der Anti-Rauch-Ideologie wohl im Versuch des Zugriffs auf den Leib schwangerer Frauen. Frauen werden auf das Geburtsumfeld des heranwachsenden Kindes reduziert. Und als Raucherinnen werden sie für alle nur denkbaren möglichen Erkrankungen ihrer Kinder schon vorab verantwortlich gemacht. Als gäbe es nichts Wichtigeres als irgendwelche medizinischen oder biologischen Datensätze für das Glück eines Kindes. Dies ist die Logik einer in anderen Fällen nur allzu abtreibungswilligen Pränataldiagnostik. Und dies ist die eigentliche Kinder- und Lebensfeindlichkeit. Vielleicht schadet das Rauchen dem heranwachsenden Kind tatsächlich. Aber das Problem dieser Gesellschaft ist nicht die Sucht oder eine zu geringe Lebenserwartung oder zu viele Krankheiten, sondern die Überdisziplinierung. Eine Überdisziplinierung, unter der insbesondere Kinder leiden und die häufig direkte Gewalt für sie bedeutet. Ja, Raucherinnen und Raucher lassen sich gehen im Tabakgenuss. Sie beschneiden sich nicht selbst und das ist ihr Verbrechen in den Augen der Ordnungsfanatikerinnen und Fanatiker. Raucherinnen und Raucher verhalten sich insofern unnatürlich, als sie nicht zur Optimierung und zum geraden Schnitt des Wachstums in diesem Menschenpark beitragen, sich nicht selbst beschneiden, sondern sich der Natur im Genuss zumindest ein Stück weit hingeben. Es gibt Wichtigeres als die Gesundheit. Thank you. Seit 2004 ist der Drogenhandel im Berliner Weinbergspark ein Thema in der Presse. Anfang 2007 aber hat sich der Ton verschärft und das Thema tauchte in allen Zeitungen und auf allen Kanälen auf. Tagesspiegel und BZ berichteten regelmäßig und deckten gemeinsam das gesamte Leserspektrum der Hauptstadt ab. Das Hauptstadtmagazin City hat dem Thema einen Titel gewidmet: Anwohner wehren sich gegen Dealer. Daneben eine schwarze Schattengestalt, das Böse selbst, aka der Dealer. Generell ist erwähnenswert, dass die Bewegung gegen die Dealer sich aus einer linken oder linksliberalen Klientel speist, die sich nicht erst seit gestern in Richtung einer neuen Bürgerlichkeit entwickelt. City weiß auch, dass diese Klientel, ihre Leser nämlich, gerne mal was wegraucht. Dieser Widerspruch wird mit zwei Tricks aufgelöst. Erstens mit dem alten Schmarren von den harten und den weichen Drogen. Und zweitens, indem von vornherein klar ist, dass Gelegenheitskiffer die Guten sind und, wie sich zeigen wird, die Dealer die Bösen. Überregionale Medien berichten seither immer wieder. Nach einigem Zögern hat auch die als untätig hingestellte Polizei ihre Öffentlichkeitsarbeit dem angepasst und bietet Embedded Journalism an. BZ und Tagesspiegel waren dabei, als eine neue Sondereinheit in der West City Dealer jagen ging und produzierten die gewünschten Bilder. Ein Zivilpolizist kniet im Gesicht eines mutmaßlichen Drogenhändlers. Die Bildunterschrift der BZ lautet: Gut so. Teams des Rundfunks Berlin-Brandenburg waren mit Polizeipatrouillen in der U-Bahn unterwegs und brachten die Zuschauer in Jagdstimmung. Charakteristisch für die Medienberichterstattung ist eine primitive Schwarz-Weiß-Metaphorik. Dunkle Geschäfte am helllichten Tag. Drogenhölle Kinderspielplatz. Licht für den Weinbergspark. Ein weiterer Klassiker ist die Kriegsmetaphorik. Auch sie spricht nicht über Problemzusammenhänge, sondern konstruiert Feinde, die man erledigen muss. So ist die Rede vom Aufstand gegen die Dealer, vom Kampf gegen die Drogen. Oder um ein belagertes Haus, davon den Park zurückzuerobern. Natürlich wurden die Dealer auch immer wieder als Schwarzafrikaner und Araber identifiziert, wobei rassistische Assoziationen geweckt werden. Dealer sprengen aus dem Busch, ihre Schuhe wirkten wie riesige Elefantentreter und so weiter. Es zeigt sich, wie sich aus pragmatischen Interessen, in diesem Fall die der Geschäftsleute am Weinbergspark, mithilfe von ein paar unausgegorenen, aber hochideologischen Annahmen über Drogengefahren ohne Mühe eine aufrührerische Kampagne gegen Dealer machen lässt. Man ist versucht, die Aufregung um den Weinbergspark pragmatisch zu sehen. Da sind ein paar Gewerbetreibende, die nicht wollen, dass der Ort, an dem sich ihr Geschäft befindet, ein Drogenumschlagplatz bleibt. Mit allem, was dazugehört. Öffentlichem Konsum, gelegentlichen Polizeieinsätzen, die das subjektive Sicherheitsgefühl von Gästen oder Kunden beeinträchtigen könnten, zurückgelassenen Rauchutensilien etc. Und da sind ein paar Anwohner, die keine Lust haben, auf dem Nachhauseweg von Dealern angesprochen zu werden. Und einige Dealer sind mit sexistischen Sprüchen aufgefallen. Was tut man? Man spricht sich ab, organisiert eine Pressekampagne, kontaktiert die Behörden, fordert eine Instandsetzung des Parks und so weiter. So ist es wohl auch gewesen, doch sind die beschriebenen Ereignisse nicht bloß pragmatisch. Das beginnt mit der Wahrnehmung des Drogenhandels. In den Medienberichten über die Initiative Weinbergspark hat sich ein Jargon festgesetzt, der einen völlig harmlosen Vorgang in einem durch und durch projektiven Vokabular beschreibt. Passanten würden von den Dealern verstohlen angezischt, und zwar angeblich aus dem Gebüsch heraus. X-X. Oder tsch-tsch. Anders als die Alkoholindustrie können Händler illegalisierter Drogen nicht mit großflächiger Stadtraumplakatierung werben. Das macht sie aber nicht zu Raubtieren oder Giftschlangen. Sie haben ja in dieser Situation ein Geschäftsinteresse. Sollten Dealer aber mal nicht verstohlen handeln, sondern selbstbewusst Kundengespräche führen, gelten sie als dreist. Und das bringt die Leute noch mehr zum Kochen. All das geschieht vor dem Hintergrund des unbehelligten Alkoholkonsums in den umliegenden Kneipen, deren Wirte die Wortführer der Kampagne gegen Dealer sind. Diese projektive Wahrnehmung funktioniert immer. Was bei legalen Drogen höchstens als soziales Problem wahrgenommen wird, erscheint bei illegalisierten Drogen als abgrundtiefe Verschlagenheit und Gefahr. Betrunkene Parkbesucher sind höchstens lästig, auch wenn sie aggressiv und sexistisch herumpöbeln. Sedierte Heroinraucher erscheinen aber als Bedrohung der Menschheit oder wenigstens der Frauen und Kinder. Dabei sind sie nichts weniger als das. Negative Image vieler heute illegalisierter Drogen und erst recht ihrer Händler speist sich in der Regel erstens aus der trügerischen Evidenz des öffentlich sichtbaren Drogenelends und zweitens aus der Funktion bzw. den Vorstellungen von Rausch in einem nicht gerade freundlichen System gesellschaftlicher Herrschaft. Auf den ersten Punkt, den Zusammenhang von Drogenpolitik und Drogenelend, wird der letzte Beitrag eingehen. Ich konzentriere mich auf die zweite Quelle ideologischer Vorstellungen, die Funktionalität stigmatisierter Bilder von Rausch, Sucht und Dealern für die Reproduktion eines realitätsgerechten Charakters. Das Thema Drogen und Rausch berührt einen zentralen Punkt im Gefüge gesellschaftlicher Herrschaft und provoziert deshalb immer wieder heftige ideologische Abwehrreflexe. Es ist ein Gemeinplatz kulturhistorischer Forschung, dass Rausch und soziale Ordnung einander keineswegs ausschließen. Soziale Norm und historische Rauschnorm greifen auf vielfältige Weise ineinander. Dabei gibt es grob gesagt zwei Tendenzen. Drogen können sich ins Gefüge einer herrschaftlichen Ordnung einpassen und auf unterschiedliche Weise funktional für deren Reproduktion werden. Dies gilt für fast alle religiösen Rauschnormen der Weltgeschichte und für die meisten Alkoholkulturen. Doch genauso gut können auch ein und dieselben Drogen eine gegenkulturelle Bedeutung erlangen. Solche Drogenkulturen haben häufig etwas Esoterisches, Kifferkulturen, oder Gewaltsames, exzessive Alkoholkulturen. Sie sind nicht unbedingt bewusst widerständig, brechen aber umso erkennbarer mit sozialen Rollenzuweisungen. Sofern dies nicht in einem wiederum sozial reglementierten Rahmen geschieht, beim Karneval oder der Betriebsweihnachtsfeier, dauert es nicht lange, bis die Agenturen gesellschaftlicher Herrschaft eingreifen. Und zwar sowohl ihre öffentlichen Agenturen als auch ihre Instanzen im Individuum selbst. Das bürgerliche Individuum ist nicht mehr dem unmittelbaren Zwang einer persönlichen Herrschergewalt unterworfen. Es muss sich selbst den Regeln einer unpersönlichen Herrschaft, gesellschaftlicher Konkurrenz unterwerfen und sich disziplinieren. Vorstellungsbilder von sozialer Abweichung der anderen sind eine Funktion dieses Zwanges zum Selbstzwang. Sie vergegenwärtigen negativ die Maßstäbe und Verhaltensanforderungen, die ein bürgerliches Individuum im Allgemeinen bei Strafe seines Untergangs an sich selbst durchsetzen muss. Spielt es keine Rolle, ob die Stigmatisierten die zugeschriebenen Eigenschaften tatsächlich tragen. Es genügt, dass sie durch irgendein notfalls angeheftetes Kennzeichen als Verkörperung eines schädlichen Prinzips imaginiert werden können. Schädlich bedeutet hier bedrohlich oder scheinbar bedrohlich für die bürgerliche Subjektform und ihr komplementäres Gemeinschaftsideal. Welche Gruppen sich diese Projektionen heften, scheint beliebig. Drogen und ihre Benutzer sind aber prädestinierte Objekte, denn die psychotrope Charakteristik von Drogen bezieht sich besonders sinnfällig auf die latente Angst des bürgerlichen Individuums, nicht Herr im eigenen Haus zu bleiben, wie Freud sich ausdrückt. Aus diesem Motiv speiste sich die panische Reaktion auf die Hippies in den 60er Jahren. Von den Kiffern erwartete man nicht weniger als den Untergang des Abendlandes. Und das Strafmaß für Drogenhandel und Besitz wurde umgehend drastisch erhöht. Doch schon die zunehmende Akzeptanz von Kiffern bei deren gleichzeitiger Verspießerung heute zeigt, in welchem Maß ihre konkrete Drogenvorliebe eine kulturelle Haltung war, die problemlos absorbiert werden konnte. Und das zeigt, wie wenig die vorgestellten Gefahren mit der Drogenwirkung zu tun hatten. Die Vorstellungen, dass Drogengebrauch unweigerlich zum sozialen Abstieg führe, dass er sofort süchtig mache und einen um eines kurzen Glücks willen die Seele raube, dass ein kontrollierter Gebrauch nicht möglich sei und so weiter und so fort, diese Vorstellungen sind allesamt wissenschaftlich unhaltbar. Doch das mindert nicht ihre ideologische Funktionalität. Im Phantasma eines in den Substanzen selbst gelegenen Kontrollverlusts wird eine höchst reale Erfahrung von Ohnmacht und Fremdbestimmung abgespalten und mahnend vergegenwärtigt. Ich meine damit die ständig latente Bedrohung der Lebensansprüche von Individuen in einer Konkurrenzgesellschaft, in der Menschen strukturell ihre Lebenschancen gegeneinander erkämpfen müssen.